geht es auf die Reise zur Europameisterschaft in diesem Jahr. Wir treiben auf einem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer. Wir schießen uns ins Finale, macht es uns der Gegner auch noch so schwer. Das Stadion füllt sich, wow, die Hymnen erklingen. Fast unvorstellbar, die Freudentänze hier in unserem Land. Es spielt ein Ziel, setzen ein Märchen fort. Wie im Jahre 2006, Ausnahmezustand hier in jedem Ort. Die Fanmeilen füllen sich, oh, der Anpfiff erklingt. Fahnen wehen, ein jeder hier mitsingt. Deutschland wird Europameister im Jahre 2008. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ob Zürich, ob Salzburg oder Wien, wir werden niemals vor unserem Gegner knien. Der Wahnsinn von 2006, er geht weiter. Und wir, Deutschland, werden Europameister. Das Stadion füllt sich, die Hymne erklingt.